zwickt und zieht. Er denkt sich, ich muss schöner werden, das ist kein Problem. Falsch gedacht, da hilft nicht Pickel und nicht Faltencreme. Ab auf die Schönheitsfarm, ab auf die Schönheitsfarm. Das Näschen poliert und die Öhrchen geschmiert. Ab auf die Schönheitsfarm, ab auf die Schönheitsfarm. Das Polster abgesaugt und mit Seife eingelaugt. Eine Gurkenmaske auf den ganzen hässlichen Mann. Warten, warten, warten, warten, warten und dann kehrt der Onkel Hermann von der Schönheitsfarm als Tante Hermine zurück. Viele andere, die sind schöner im Gesicht und von Geburt. Das ärgert unseren Hermann und er meckert und er knurrt. Er denkt sich, das muss anders werden und zwar jetzt sofort. Schön wird man durch Reichtum, nicht durch Pflege oder Sport. Ab auf die Schönheitsfarm, ab auf die Schönheitsfarm. Das Näschen poliert und die Öhrchen geschmiert. Ab auf die Schönheitsfarm, ab auf die Schönheitsfarm. Das Polster abgesaugt und mit Seife eingelaugt. Eine Gurkenmaske auf den ganzen hässlichen Mann. Warten, warten, warten, warten, warten und dann kehrt der Onkel Hermann von der Schönheitsfarm als Tante Hermine zurück.